Es ist 22 Uhr, Südwestfunk, zweites Programm. Funkkolleg Musikgeschichte. Fünfte Kollegstunde, die modernen Musiker des 14. Jahrhunderts. Autor Dr. Hartmut Möller. O Munialis Conciuburgensis, o ihr Nonnen von Burgos, beweint eure Tochter. Dieses Lied beklagt den Tod der Äbtissin von Las Huelgas in Spanien Anfang des 14. Jahrhunderts. Umherziehende Sänger und Spielleute waren es, die dieses Klagelied zum Klingen brachten. Die Klage über den Verlust der Äbtissin floss ein in die Klage eines ganzen Zeitalters. Die düstere Zeitstimmung dieses 14. Jahrhunderts fasste der französische Dichter Eustache de Champs in schwermütige Verse. Tant de douleurs et de tentations, âge de plour, d'envie et de tourments, tant de langour. O Zeit des Schmerzes und der Anfechtung, Zeitalter des Weinens, des Neides und der Qual, Zeit des Sichtums und der Verdammnis, Zeitalter, das dem Weltende nahe bringt, Zeit voller Gräuel, die alles töricht treibt, Zeitraum voll Trug, voll Hochmut und Neid, Zeit ohne Ehre, ohne wahres Urteil, Zeitalter in Trauer, die das Leben verkürzt. Europa zu Beginn des 14. Jahrhunderts, das war ein Zeitalter der Katastrophen. Nach 1315 führten 3 Jahre währende Regenfluten und schlechte Ernten zu einer Hungersnot, in deren Folge viele Menschen starben. Die Verringerung der arbeitsfähigen Bevölkerung bewirkte unter anderem auch ein Ansteigen der landwirtschaftlichen Preise. Durch häufige Geldentwertungen versuchten die Herrschenden, ihre Schulden zu vermindern, brachten aber damit nur das Wirtschaftsleben aus dem Gleichgewicht. Der Abstand zwischen Arm und Reich wurde vertieft. Die Reichen hatten genug, die Armen verhungerten. Die französische Krone brachte die Kirche unter ihre Macht. König Philipp der Schöne zwang den Papst, in Avignon statt in Rom zu residieren. Immer häufiger brachen in diesen Jahrzehnten heftige Unruhen aus. So kam es 1302 in Flandern, Hennegau und Brabant zu Revolten. 1306 meuterten in Paris die Handwerker gegen die Geldentwertung des Königs. In dieser Zeit entstand der Roman de Fauvelle, eine verschlüsselte Kritik an König und Kirche, Protest gegen das Establishment. Fauvel, der falbe Esel, galt als Inbegriff aller Laster, voran der kriecherischen Schmeichelei. In der Gestalt des Esels Fauvel wurde in zwei Büchern mit über 3000 Versen allegorisch Zeitkritik geübt. Die ganze Welt ist korrumpiert und Fauvel zu Willen. Weltliche und geistliche Herren, Reiche und Arme buhlen um seine Gunst. Die böse Welt ist ihrem Ende nahe. Fauvel heiratet Vain Gloire, den eitlen Ruhm. Die Kinder aus dieser Verbindung verwüsten und schänden die Erde. Am Ende des Fauvel-Romans bleibt nur die Hoffnung, dass Fauvel endlich untergehen möge. 12 Abschriften sind vom Fauvel-Roman erhalten. In einer sind Bilder und musikalische Einlagen hinzugefügt worden. Ältere Lieder wurden bearbeitet, neue hinzukomponiert. Vom berühmten Philippe de Vitry allein 5 polyphone Motetten. Eine dieser Motetten ist dreistimmig. Die unterste Stimme, der Tenor, hat keinen Text und wird deshalb instrumental vorgetragen. In den beiden Oberstimmen werden 2 Texte gleichzeitig gesungen. Die mittlere Stimme, Motetus genannt, klagt, dass der alte Drache, im biblischen Sinne der Teufel, seine Herrschaft in immer neuer Gestalt ausübe. Die Oberstimme, Triplum genannt, fügt eine unmittelbar aktuelle Bedeutungsschicht hinzu. Der Gallus, also der französische Hahn, jammert über die üblen Zustände am französischen Hof. Der treulose Fuchs beherrscht den blinden Löwen. Das heißt im Klartext, der üble Minister beherrscht den willenlosen König und treibt als Fuchs im Hühnerhof sein Unwesen. Vielleicht wird beim Zuhören auch heute, nach über 600 Jahren, etwas von der Brisanz dieser Zeitkritik deutlich, so sehr sie hinter der Zweitextigkeit versteckt ist und nur von Eingeweihten verstanden werden kann. Car il garde tant et dévore. Dont Dieu ne met à nonchaloir vertu qui tant se font valoir, si avale pour nous soutenir. Faille Fauvel et sa jambe fenir, très d'olise de virginité. Garde vertu, car vérité s'outienne et tienne en puissance le lys et le jardin de France. Et Fauvel mette en telle prison qu'il ne puisse faire trahison, si que tu, Dieu, roué de justice, sois honoré et sainte Église. Mit mir kann. kurze Zeit nach dem Entstehen dieser Motette wurde der Minister und glücklicherweise nicht der Komponist übrigens hingerichtet. Die versteckte Kritik am Establishment war aber nicht das Einzige, wodurch sich die meisten Zuhörer provoziert fühlten. Die Provokation lag in der Verbindung von zeitkritischer Dichtung und Motettenkunst, lag in den ungewohnt neuen Klängen, Rhythmen und Formbildungen. Ars Nova, neue Kunst, wurde diese Musik in den Traktaten und Streitschriften der Zeit um 1320 genannt. Diese Ars Nova war für viele und besonders für die gelehrten zeitgenössischen Ohren ein Affront gegen sämtliche Hör- und Denkgewohnheiten, gegen das geltende musikalische Normensystem. O mala coloratio, irrationabilis excusatio, o magnus ab usus magna bestialitas, ut asinus sumator pro homine. O welch eine Verdrehung, welch unberechtigte Entschuldigung, o welch ein Missbrauch, welche Bestialität, dass man den Esel anstelle des Menschen setzt. O, wenn die alten musikkundigen Gelehrten, diese Discantores, diese Komponisten und Sänger von Oberstimmen, hören würden, was würden sie sagen, was würden sie tun? Gibt es doch einige, die, auch wenn sie durch Übung einigermaßen zu diskantieren wissen, dennoch das gute Maß nicht achten. Allzu zügellos komponieren und singen sie die Oberstimmen, sie vervielfältigen die Töne unnötigerweise. Einige von diesen modernen Komponisten okettieren allzu sehr. Bei den Zusammenklängen brechen sie die Stimmen allzu sehr auseinander, steigen in die Höhe und machen sich selbstständig. An ungeeigneten Stellen hüpfen sie, sie meckern wie die Ziegenböcke, wie die Hunde jaulen und bellen sie. Und wie von Sinnen weiden sie sich an zügellosen und ausgelassenen Überraschungseffekten, und sie benutzen unnatürliche Zusammenklänge. Mit Leidenschaft wetterte der über 60-jährige Jakob von Lüttich gegen die Motetten von Vitry und überhaupt gegen die modernen Musiker, die Musici Moderni. Alberne Discantores, also alberne Komponisten und Sänger von Oberstimmen, nannte er sie. Als Streitschrift gegen die neue Kunst verfasste Jakob das Speculum Musicae, das heißt einen Spiegel des Musikwissens seiner Zeit. Um der aus seiner Sicht respektlosen jüngeren Generation die Größe der Überlieferung vor Augen zu stellen, geriet seine Schrift zur umfangreichsten Musikabhandlung des Mittelalters. Erst im 7. Buch seines Speculum Musicae kehrte Jakob von Lüttich zur kritischen Auseinandersetzung mit der modernen Musik seiner jüngeren Zeitgenossen und zur Verteidigung der Musik des vergangenen 13. Jahrhunderts zurück. Er schreibt: Kehren wir jetzt zu unserem Hauptziel zurück. Ich bin alleine und darüber bin ich traurig. Sie aber, die Modernen, ihrer sind viele, gegen die ich mit diesem letzten satirischen und polemischen Buch zu Felde ziehe. Dabei zweifle ich nicht, dass vielen ehrenwerten Leuten die moderne Art des Komponierens und Singens und auch was darüber geschrieben ist, missfällt. Doch habe ich niemanden gesehen, der irgendetwas darüber geschrieben hat. Noch immer bekenne ich mich zur Gruppe der Alten, die einige von den Jungen kunstlos und roh schelten. Ich bin ein alter Mann, sie aber sind jung und kräftig. Tot sind jene, die ich verteidige, quicklebendig die, gegen die ich disputiere. Natürlich drang Vitrys neuer Motettentyp auch in die Kirche ein, und das musste die Stellungnahme der kirchlichen Autorität herausfordern. So kam es zu einem in der Kirchenmusikgeschichte einzigartigen päpstlichen Verbot der neuen Motettenkunst für den Gebrauch in der Kirche. Papst Johannes der 22. erklärte in Avignon: Einige Zöglinge der neuen Schule Ars Nova verwenden ihre Aufmerksamkeit nur auf neue Notenformen und erfinden lieber eigene, statt nach den alten zu singen. Dadurch werden die kirchlichen Melodien zersungen und mit vielen kleinen Notenwerten totgeschlagen. Die Sänger der Ars Nova zerschneiden die Melodien und machen sie mit hinzugefügten Diskantstimmen schlüpfrig. Sie stampfen sie bisweilen mit volkssprachlichen Tripla und Motetti derart platt, dass sie auf die Fundamente, die sie dem Antiphonar und Graduale entnommen haben, hochmütig hinabschauen und gar nicht mehr wissen, worauf sie bauen. So rennen sie und kommen nicht zur Ruhe, berauschen das Ohr, anstatt es zu erquicken, und suchen durch Gebärden auszudrücken, was sie vortragen. Dadurch wird die Andacht, die doch der Endzweck ist, zur gleichgültigen Nebensache. Und Zügellosigkeit, die doch gerade vermieden werden soll, wird öffentlich vorgeführt. Kernpunkt der päpstlichen Kritik war, dass die moderne Musik der Ars Nova das Fundament des gregorianischen Gesanges und damit die liturgische Bindung verlassen hat. Kein liturgischer Tenor mehr, das hat gleichzeitig aber auch die Abkehr von der Ausdrucksbedeutung der Kirchentonarten zur Folge. Auch wurde damit die Verpflichtung zum traditionell langsamen Singen der liturgischen Melodien einfach umgangen. Deshalb nahm Johannes der 22. besonders Anstoß an den lebhaften Rhythmen, den kurzen Notenwerten und der Beschleunigung des Vortrags, wie sie bei Vitris Motette zu hören sind. Diese kritische Haltung der Kirche gegenüber den Neuerungen der Ars Nova bedeutete aber nun beileibe nicht ein Verbot der Mehrstimmigkeit schlechthin. Vielmehr ging es dem Papst darum, zwischen kirchlicher und weltlicher Mehrstimmigkeit zu unterscheiden und die zentrale Stellung des gregorianischen Chorals zu erhalten. Ausdrücklich betonte er, dass an kirchlichen Hochfesten eine Art Organum gewünscht war, wenn nur die gregorianischen Melodien bewahrt und klar zu hören waren. Damit wurde den neuen Kompositionen zeitgenössischer Komponisten die Mehrstimmigkeit des vergangenen 13. Jahrhunderts als ein Ideal entgegengesetzt. Ars Antiqua gegen Ars Nova. Die Kirche entschied sich, zum ersten, aber nicht zum letzten Mal, gegen die zeitgenössische Neue und für die alte Musik. Doch war der Graben zwischen der neuen und der alten Musik damals wirklich so tief? Handelte es sich wirklich um eine Kluft zwischen Musik und keiner Musik mehr? Oder gab es untergründig doch stärkere Verbindungslinien, als die Kritiker von damals ahnten? Könnte es sein, dass die Neuerungen der Ars Nova das geerntet haben, was schon Leoninus und Perutinus säten? Philippe de Vitry jedenfalls sprach nicht von Ars Antiqua im Sinne alter, veralteter Musik. Vielmehr verstand er seine moderne Ars Nova als konsequente Fortführung der Ars Vetus, der Kunst der vorangegangenen Epoche. Ein bemerkenswertes Phänomen haben Sie bereits in der vorigen Sendung kennengelernt. In den Choralbearbeitungen der Notre-Dame-Epoche wurden schon um 1200 verschiedene Satztypen und Formkonzepte erprobt und kombiniert. Organumpartie und Discantuspartie bzw. Motette. Im Organum die fließenden Melismen über Haltetönen, Musik als Ablauf in der Zeit, als Prozess. In der Discantuspartie dagegen Konstruktion, Wiederholungsstruktur. Der Tenorausschnitt wird zerteilt und gleichförmig, modal rhythmisiert. Durch Wiederholung entsteht ein architektonisches Gebilde. Zu einer ersten Synthese von Prozess und Struktur kam es sehr bald gleich in der Generation Perutins, in den drei- und vierstimmigen Organa. Im Geflecht der Oberstimmen ist der Gegensatz von organaler und diskantierender Technik in gewisser Weise aufgehoben. Alle drei Stimmen sind durch einen gemeinsamen Pulsschlag verbunden. Die Oberstimmen sind melodisch und rhythmisch sehr gleichartig gebaut. Die statische Klangbasis erreicht erst mit einem neuen Tenorton fast ruckartig eine neue Lage. Dissonanzen sind in den durch die Kantustöne vorgegebenen Grundklang integriert. Diese Organa wurden in lebhaftem Tempo gesungen, im langen Nachhall des Kathedralraumes verschwamm der Klang zu einem in sich bewegten, irisierenden Klangteppich. Es folgt ein Ausschnitt aus dem Perutin zugeschriebenen dreistimmigen Organum Passia Nostrum. Thank you. Diese drei- und vierstimmigen Organa sind Teil von Perotins Überarbeitung des Magnus Liber Organi. In den Notre-Dame-Handschriften lassen sich die Einzelheiten seiner Bearbeitung verfolgen, Kürzungen, Ergänzungen und teilweise Neufassungen. Besonders wichtig wurden die neu komponierten Discantus-Abschnitte. Sie konnten ohne weiteres die Abschnitte in Leonins Choralbearbeitungen ersetzen. Diese neuen Partien wurden Klauseln genannt oder, da sie die früheren ersetzen konnten, auch Ersatzklauseln. Die Ersatzklauseln gewannen schnell an Autonomie. Warum sollten sie nicht auch außerhalb des liturgischen Kontextes gesungen werden? Ihre Eigenständigkeit wurde durch die Textierungen noch unterstützt. Dabei sind bei den dreistimmigen Ersatzklauseln verschiedene Möglichkeiten der Textierung zu unterscheiden. Entweder bekommen die beiden Oberstimmen denselben Text und deklamieren ihn im gleichen Rhythmus, oder beide Stimmen erhalten einen unterschiedlichen lateinischen Text, wodurch die sogenannte Doppelmotette entsteht. Bei einer weiteren Stimme mit eigenem Text spreche man von einer Tripelmotette. Die neuen Texte waren zunächst inhaltlich auf den liturgischen Tenor bezogen. Sie nahmen aber zusehends weltliche Inhalte auf und wurden immer häufiger auch in französischer Sprache abgefasst. Dadurch wurde der liturgische Kantus in den Hintergrund gedrängt, wurde zur bloßen liturgischen Textmarke bis hin zum Vorwand. Die autonome Motette wurde zum Experimentierfeld der Komponisten des 13. Jahrhunderts. Im folgenden Beispiel wird über einem liturgischen Kyrie Eleison als Tenor ein Thema satirisch behandelt, das auch schon im 13. Jahrhundert aktuell war. Eheschließungen von Ordensleuten und Priestern. Nach kanonischem Recht waren Ordensgelübde und Priesterweihe einer Heirat vergleichbar und deshalb wurden alle, die trotzdem eine Ehe eingingen, zu Bigamisten. Zwar sah das kirchliche Recht in solchen Fällen einen sofortigen Ordensausschluss vor, doch offensichtlich wurde diese Vorschrift nicht allerorten strikt befolgt. Deshalb sahen sich zwei Päpste in den Jahren 1259 und 1274 zu Verfügungen gezwungen gegen jene, die trotz Gelübde und Priesterweihe eine Ehe eingingen. In der folgenden Motette beginnt die Oberstimme, das Triplum, mit den Worten: Jene, die zum Ehestand mit Witwen sich zu verbinden trachten, büßen ein, die Fähigkeit, zum heiligen Dienst erhoben zu werden. In der Mittelstimme singt der Motetus: Über sich, nicht über den Papst, mögen die Bigamisten klagen. Sie haben sich selbst des geistlichen Vorrechts beraubt. Und im Tenor erklingt, wie gesagt, ein gregorianisches Kyrie. In einer anderen Quelle ist ein ironisch anzügliches Triplum in französischer Sprache überliefert. Im Monat Mai, wenn die Drossel singt, wenn Gladiole, Rose und Lilie blühen, dann sollen sich freuen, die in Liebe sind. Motetten wie diese lockerten die Sinnbeziehung von Tenor- und Oberstimmentexten immer mehr. In der weiteren Entwicklung kam es zur Einführung von Tenormelodien aus der weltlichen Einstimmigkeit und aus der instrumentalen Tanzmusik. Neue rhythmische Impulse gab ab etwa 1280 Petrus de Cruce. In den Oberstimmen seiner Motetten setzte er sich über die gewohnten Modelle der dreizeitigen Modalrhythmik hinweg. Er unterteilte die Grundwerte in eine wechselnde Zahl kürzerer Noten, 3, 4, aber auch bis zu 7. Dabei ist aus der Notierung nicht abzulesen, wie diese Gruppen zu rhythmisieren sind. Deutlich sind im folgenden Beispiel 3 rhythmische Schichten zu unterscheiden. Zuunterst der Tenor in gleichmäßigen, langen Notenwerten. Darüber der bewegtere Motetus und zuoberst das sehr rasche Triplum mit den wechselnden Gruppierungen kleinerer Notenwerte. Geht man dabei jeweils von gleichen Tondauern aus, so entsteht eine erstaunliche Vielfalt des Rhythmus. Quintolen, Septolen und andere Gruppen folgen unmittelbar aufeinander. Für die Textdeklamation bedeutet das, sie ist nicht mehr durch den rhythmischen Modus bestimmt, sondern sie hat einen sehr viel größeren Spielraum. Der Text wird in einer Art Parlando-Stil vorgetragen. Inhaltlich steht die Motette in der Tradition der Troubadour- und Trouvère-Lyrik. Gegenstand ist die Liebe als Anreiz zum Komponieren. Der Motettustext thematisiert das Singen als Lob der Liebe und Preis der angebeteten Dame. Der Triplumtext gibt Ausdruck von ritterlicher Minne. Die Tenormelodie ist dem Graduale von Epiphanie entnommen. Das Textwort des Ausschnitts Annunciantes, verkündigen, ist aus dem liturgischen Rahmen herausgenommen. Nicht das Lob des Herrn ist Thema der Motette, sondern das Singen und Komponieren, das kunstvolle Verkünden des Liebesgedankens. Petrus de Kruce bekennt stolz: Manche verfassen ihre Lieder aus bloßer Gewohnheit und Routine, aber was mir dazu Gelegenheit gibt, ist die Liebe, die mein Herz so erfreut, dass ich ein Lied verfassen muss. Die Motetten und der gehobene Stil der Mensuralmusik sind allerdings nur ein Teilbereich der Musik. Nur die gebildetste und vermutlich wohlhabendste Bevölkerungsschicht konnte, schon damals, mit dem Raffinement und Intellektualismus dieser Art Musik etwas anfangen. Johannes de Grocheo, um 1300 Dozent an der Pariser Sorbonne, schrieb denn auch über die Motette: Sie darf nicht dem einfachen Volk dargeboten werden, weil dieses ihren Kunstreichtum nicht bemerkt und sich beim Zuhören nicht ergötzt, sondern den Gebildeten und jenen, die nach der Subtilität der Künste suchen. Neben der kunstvollen Musik gab es, wie Cocheo in seinem Musiktraktat sehr lebendig beschreibt, zwei andere Arten der Musik. Die kirchliche Musik und die breit gestreute volkstümliche Musik. Notierte und im engeren Sinne komponierte Musik bildet deshalb nur einen kleinen Ausschnitt aus der musikalischen Praxis dieser Zeit. Von der mittelalterlichen Tanz- und Volksmusik ist kaum etwas erhalten. Aus Berichten und Abbildungen wissen wir, dass Instrumente zum Musizieren dazugehörten. Doch das Instrumentalspiel war für Jahrhunderte eine schriftlose Praxis. Aus der Zeit bis ins 13., 14. Jahrhundert sind von Instrumentalstücken nur 4 Aufzeichnungen mit zusammen kaum 10 Seiten erhalten. Und zu den vielen einstimmig notierten Liedern sind keine Instrumentalstimmen erhalten. Die Improvisation von Bordunen oder umspielenden Wendungen brauchte nicht aufgeschrieben zu werden. Das folgende Beispiel bietet eine Möglichkeit an, wie die Ausführung eines begleiteten Liedes rekonstruiert werden kann. Ausgangspunkt ist die einstimmige Aufzeichnung des Klageliedes Rex Obiit in der Handschrift La Suelgas. Der Text erinnert an den Tod eines berühmten spanischen Königs aus dem frühen 13. Jahrhundert. Der König ging und mit ihm geht Kastilien zu Ruhm. Alfons wurde entrissen, dem Himmel zu ehren. Der Brunnen ist vertrocknet, es versiegt die Fülle der Gaben. Dahin ist der große Herrscher, aus dessen Händen allen Gutes zuteil ward im Überfluss. Die Begleitung aus instrumentalen Haltetönen und die Einbettung des Liedes in Vor- und Nachspiel nehmen Praktiken zum Vorbild, wie sie noch heute in Nordafrika üblich sind. Der Sänger geht mit den rhythmischen Werten der Vorlage sehr frei um und übernimmt nur ungefähr die Abstufung in verschieden lange Töne. Im ersten Teil der Sendung haben Sie am Beispiel einer frühen Motette von Philippe de Vitry einige Neuerungen der Ars Nova kennengelernt. Neuerungen, durch die sich diese neue Musik des 14. Jahrhunderts von der Musik der Ars Antiqua stark unterschied und die auf Kritik und Ablehnung stießen. Die vielen kleinen Notenwerte und die lebhaften Rhythmen, die Loslösung vom Fundament der Gregorianik, das Aufgeben von Harmonik und Tonartenverständnis der Kirchentöne. Hören Sie noch einmal den Beginn der Vitri-Motette. Eine weitere Neuerung wird jetzt vor dem Hintergrund der Musik des 13. Jahrhunderts deutlich. Gleichberechtigung der zweizeitigen Rhythmen neben den dreizeitigen Rhythmen der Ars Antiqua. Dadurch eröffneten sich den Komponisten ungeahnte Möglichkeiten. Sie konnten, modern gesprochen, unter 4 Taktarten wählen. Dem 9-Achtel- und 3-Vierteltakt, dem 2-Viertel- und 6-Achteltakt. Diese 4 sogenannten Prolationen hat Philippe de Vitry in seinem Traktat Ars Nova theoretisch begründet und in eine Notationslehre umgesetzt. In Stücken wie dieser Motette wechselte Vitry sogar laufend zwischen Dreier- und Zweiertakt oder, in seiner Sprache, zwischen Tempus Perfectum und Tempus Imperfectum. Notiert wurde dies durch den Wechsel von schwarzer und roter Tinte. Zweimal Dreivierteltakt, dann fünf Takte Zweiviertel und wieder drei Takte Dreiviertel. Diese 10 Takte werden dann insgesamt 6-mal wiederholt. Unabhängig von diesem komplizierten System rhythmischer Wiederholungen wird der Tenor, ein Melisma des 5. Kirchentons, insgesamt 2-mal durchlaufen. Dieses Verfahren, melodische Gliederung und rhythmische Modelle beliebig zu kombinieren, ist die sogenannte Isorhythmie, eine der neuen konstruktiven Freiheiten, welche die Ars Nova eröffnete und die doch als radikale Fortführung des Ereignisses Notre Dame einzuordnen sind. Gerade die Gleichberechtigung von ungeraden und geraden Taktarten aber rief Kritiker wie Jakob von Lüttich auf den Plan. In immer neuen Anläufen versuchte Jakobus, die Unvollkommenheit der Zweizeitigkeit zu beweisen. So argumentiert er an einer Stelle: Manchen mag vielleicht die moderne Kunst vollkommener als die alte vorkommen, weil sie raffinierter und schwieriger aussieht. Raffinierter, weil sie sich auf mehr Dinge erstreckt und der alten Kunst vieles hinzufügt, was in den Noten, den Modi und Mensuren aufscheint. Raffiniert nennt man ja, was scharfsinniger ist und deswegen zu mehr Dingen durchdringt. Dass sie aber schwieriger ist, lässt sich an den Werken der Modernen sehen, an ihrer Art zu singen und die Mensur zu teilen. Anderen dagegen scheint das Gegenteil wahr zu sein, weil ihnen diejenige Kunst vollkommener, perfekter zu sein scheint, die ihrem Grundprinzip folgsamer ist und weniger dagegen verstößt. Nun gründet aber die Kunst der mensuralen Musik in der Perfektion, wie nicht nur die Alten, sondern auch manche Modernen sagen. Also ist diejenige Kunst, die mehr mit perfekten Notenwerten arbeitet, offenbar vollkommener. Genau das ist aber der Fall bei der Ars Antiqua, der Kunst des Meisters Franco. Wenn wenigstens die Ars Nova von besagten Imperfektionen nur in der theoretischen Spekulation spräche, so wäre das schon eher zu ertragen. Aber so ist es nicht, denn sie übertragen die Unvollkommenheit nur allzu sehr auf die Praxis. Sie benutzen mehr imperfekte Notenwerte als perfekte, mehr imperfekte Modi und infolgedessen mehr imperfekte Mensuren als perfekte. Der heute wohl bekannteste Komponist des 14. Jahrhunderts ist Guillaume de Machaut. Dabei ist erst seit etwa 60 Jahren die Bedeutung seines Werkes als zentrale Erscheinung der Ars Nova erkannt worden. Noch Mitte des vorigen Jahrhunderts sagte ein Musikgelehrter über Machauts Kompositionen: Sie waren wohl nur für eine geschlossene Gesellschaft von Schulpedanten geschrieben oder für solche, die entschlossen waren und Selbstverleugnung genug hatten, auf Kosten ihrer Ohren für Kenner der neuen Kunst gelten zu wollen. Und noch 1905 bemängelte der Musikwissenschaftler Hugo Riemann die Schlacken des Organalstils und Parallelführungen der schlimmsten Art. Erst in den 20er Jahren begann eine geschichtlich angemessene Deutung des Werkes von Machaut. Machaut wurde um 1300 in der Umgebung von Reims geboren. Als junger Mann war er Sekretär des Königs von Böhmen und begleitete ihn auf seinen Reisen und Feldzügen. Dieses abenteuerliche Dasein in ständigem Wechsel zwischen hartem Kriegsleben und Zerstreuung in Pracht und Prunk führte ihn quer durch Europa. Königsberg, Breslau und Prag, Bergamo, Cremona und Parma waren einige Stationen. In hohem Alter kam Machaut sogar nach Alexandria, möglicherweise auch nach Zypern. Etwa ab seinem 40. Lebensjahr zog er sich aus der Politik zurück und lebte als Domherr in Reims. In der zweiten sesshaften Lebenshälfte entstanden umfangreiche Werke. Neben musikalischen auch größere literarische. Chroniken, Spruchdichtungen und hunderte von unvertonten Liedtexten. Nicht weniger als 6 umfangreiche Manuskripte sind erhalten, zum Teil reich bebildert. Einige sind offenbar unter Machauts persönlicher Anleitung zusammengestellt. Diese Fixierung des eigenen Werkes hat im Mittelalter nur beim Minnesänger Oswald von Wolkenstein ein Gegenstück. Ebenfalls in Machauts zweite Lebenshälfte fiel die Liebe zu einer jungen Edeldame. 60-jährig verliebte sich Machaut in die blutjunge, knapp 20-jährige Perron. Dem alten Dichter wurde das Erlebnis bald zur Literatur. Perron war für ihn halb die ferne Liebe des Minnesängers, halb die einfühlende Brieffreundin. Le Livre du Voix dit, also das Buch von der wahren Fabel, so heißt das Konglomerat aus Poesie und Lebensbericht, worin Machaut diese Liebesgeschichte darstellt. Die Dichtung enthält 45 Briefe der Liebenden und über 9000 Verszeilen. Sie bezeugen den starken Einfluss der jungen Brieffreundin auf den Komponisten und enthalten gleichzeitig wichtige Selbstaussagen Machauts zu seinem Komponieren. Toutes mes choses ont été faites de votre sentiment et pour vous spécialement. Alles, was ich geschaffen habe, ist aus meinem Gefühl zu euch entstanden und für euch allein gemacht. Machaut war sich der Neuheit seiner Musik und ihrer Qualität bewusst. Einige Briefstellen an die junge Edeldame belegen, wie wichtig er die Kontrolle der fertigen Komposition durch das Gehör nahm und welchen Stellenwert er der schriftlich fixierten Werkgestalt beimaß. Ich habe das Rondeau über euren Namen komponiert und hätte es euch zusammen mit diesem Brief geschickt. Aber ich habe es wahrhaftig noch nicht gehört und bin nicht gewohnt, meine Kompositionen abzuschicken, bevor ich sie gehört habe. Ich bitte euch, es anzuhören und kennenzulernen. Und zwar so, wie es gemacht ist, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Machauts musikalisches Schaffen umfasst an die 150 Kompositionen. Es ist von bis dahin ungeahnter Vielfalt. Zu seinen Lieblingsgebieten gehörte die einstimmige Musik. In diesen einstimmigen Vokalkompositionen hat er Musterbeispiele für die charakteristischen musikalischen Formen seiner Zeit gegeben und hat gleichzeitig experimentiert. In seinen mehrstimmigen Kompositionen verwendete er, vereinfacht gesagt, zwei Kompositionsweisen, die isorhythmische Motette und den weltlichen Liedsatz. Dieser Liedsatz Machauts war etwas grundlegend Neues. Erstmals wurden höfische Dichtungsformen in kunstvolle mehrstimmige Musik gesetzt. Nehmen wir als Beispiel die Balladenform. Sie ist dreiteilig, der erste Teil wird wiederholt. Die Ballade besteht aus mehreren Strophen und in allen Strophen ist die letzte Zeile gleich. Sie ist der Refrain. Machaut hat seine Verskunst auf ein höfisches Publikum zugeschnitten, das die Virtuosität im Umgang mit Worten schätzen und genießen konnte. Musikalisch steht die Verschiedenheit der Stimmen im Zentrum. Nur die Oberstimme trägt den Text vor. Tenor und Kontratenor sind untextiert und werden damit zu instrumentalen Gegenspielern der Oberstimme. Der musikalische Satz entsteht aus dem Miteinander der drei selbstständigen Stimmen. Alle Stimmen stehen in rhythmischer und klanglicher Wechselwirkung. Deshalb ist es auch kaum denkbar, dass Machaut sie Stimme für Stimme nacheinander komponiert und niedergeschrieben hat. Viel plausibler ist, dass er alle drei Stimmen simultan entworfen und fixiert hat. In der Ballade, von der Sie gleich die erste Strophe hören werden, gibt Machaut der Damenwelt gut gemeinte Ratschläge, wie man sich in Liebesfragen verhalten oder zumindest den Anschein geben soll. Honte, Paur, du tens de me faire. Scham und Furcht. Angst, etwas falsch zu machen, auch Mäßigung in seinem Wollen zeigen. Großzügig im Nein sagen und zögernd im Zugeständnis. Vernunft, Maß, Ehre und Ehrsamkeit muss man in seinem Herzen ausbilden, die Klatschmäuler über alles fürchten und in allen Liebesunternehmungen recht feige tun, wenn man gut die eigene Ehre behüten will. Sie werden überrascht sein, auf welche Weise Machaut die gekünstelte Geziertheit dieser Verse in seiner Musik geheimnisvoll verlebendigt. Der sangliche, biegsame Kantus mit zahlreichen Synkopen wird von Laute und Fiedel gleichsam kammermusikalisch umspielt. Machaut rundet hier die Gesamtform zu einer Einheit, indem er die Schlusstakte des ersten Teils ganz am Ende wieder aufgreift. Die Vertonung sorgt für sinngemäße Gliederung der Verse und hebt Einzelworte ausdrucksmäßig hervor. Beispielsweise das Wort Paur, Furcht, gleich am Anfang durch einen lang gehaltenen Klang in entfernter Tonart mit der Singstimme in tiefster Lage. Oh. In Machauds Liedkunst spiegelten sich Haltung und Lebensgefühl der höfischen Gesellschaft. Doch trat sie bald aus dieser eng umgrenzten Gesellschaftsschicht heraus, war rasch überall in Europa bekannt und warb für die schwärmerischen Träume von einem erneuerten Rittertum. Aus dem Italien des folgenden Jahrhunderts zum Beispiel gibt es Belege dafür, dass auch die eben erklungene Ballade Und Paur abgeschrieben, bearbeitet und musiziert wurde. Eine dieser Quellen ist der Codex Faenza, eine der ersten Anweisungen für Instrumentalmusik, Tasteninstrumente, Laute oder Harfe. Dort ist der dreistimmige Satz Machauds auf zwei Stimmen reduziert. Der Bearbeiter macht den Tenor zur einzigen Unterstimme. Die Oberstimme folgt der Vokalmelodie und verziert sie mit eigenen Wendungen, den sogenannten Kolorierungen. Eines allerdings ändert sich entscheidend, der Rhythmus. Denn bei Machaud gab es ausschließlich Zweiergruppierungen. Hier in der Instrumentalbearbeitung überwiegend Dreierbildungen. Der Grund für diese Änderung? Die Verzierungstechniken hatten sich in Italien an den Dreiergruppen ausgebildet. Und um diese Wendungen in der Machaud-Bearbeitung anbringen zu können, musste eben die Taktart, die Prolatio, gewechselt werden. Das heißt, modern gesprochen, bei Machaud 2/4-Takt, im Codex Faenza 6/8-Takt. In der italienischen Instrumentalbearbeitung von Machauds Ballade, in der Besetzung mit Laute und Fiedel, klingt das so. Sicher ist, dass diese durchdachte Satzweise ohne den Einfluss der Motette nicht möglich gewesen wäre. Die symmetrisch angelegten Abschnitte und die kurzen melodisch-rhythmischen Figuren erinnern an ihren Einfluss. Andererseits jedoch trägt allein die Oberstimme den Text vor. Die beiden Unterstimmen sind aktiver Gegenpol. Machauds Ballade verbindet das einstimmige Lied mit den Instrumentalpraktiken der Spielleute. So sind die Liedsätze Machauds in vieler Hinsicht eine Synthese. Sie verschmelzen Elemente der polyphonen Tradition, der Einstimmigkeit und der instrumentalen Praxis. Ebenfalls eine Synthese, wenn auch ganz anderer Art, ist Machauds Messe, das letzte Beispiel dieser Sendung. Zwei kurze Ausschnitte aus diesem bis heute wohl bekanntesten Werk Machauds müssen genügen. Gleich der Beginn, das erste Kyrie, zeigt exemplarisch die Art dieser Synthese. Machaud fasst Vorausgehendes und Gleichzeitiges, Traditionelles und Fortschrittliches zu einer neuen Einheit zusammen. Drei Schichten lassen sich unterscheiden. Erste Schicht, als Basis die lebendige Tradition der Gregorianik. Sie wird isorhythmisch aktualisiert. Machaud verwendet als Tenormelodie eine bekannte Kyrieweise, das Kyrie cuncti potens genitor, so genannt nach der Textierung des Kyrie-Melismas. Dieser Tenor wird isorhythmisch bearbeitet. Die 28 Noten werden mechanisch in 7 Gruppen zu 4 Tönen aufgeteilt, zerschnitten. Zweite Schicht. Zum Tenor tritt als weitere Unterstimme der Kontratenor hinzu. Tenor und Kontratenor bilden ein Unterstimmenpaar, wie es im Organum seit dem 9. Jahrhundert überliefert ist. Traditionell sind der Oktavraum und die zahlreichen perfekten Quint- und Oktavklänge. Neue Elemente aus der Ars Nova sind die isorhythmische Formung beider Unterstimmen und die neuen Zusammenklänge Terz und Sext. Schließlich die dritte Schicht. Das isorhythmisch aufbereitete Unterstimmenpaar wird Grundlage einer Motette im Stil der Ars Antiqua. Doch die oberste Stimme, das Triplum, bringt weltliche Elemente mit hinein. Nachschlagende und synkopische Noten, die sogenannten Hocchetti. Hinzu kommen Vierergruppen in kleinen Notenwerten aus der Tradition der Spielleute und ihren instrumentalen Spielfiguren. In diesem Beginn von Machauds Missa de Notre-Dame ist brennpunktartig die Musikvielfalt der Zeit Machauds zusammengefasst. Gleichzeitig aber weist die Messe in die Zukunft und dies in mehrfacher Hinsicht. Es ist die überhaupt erste vollständige Messe und es ist die erste Messe mit vier Stimmen. Vor Machaud gab es nur hier und da einzelne dreistimmige Ordinariumssätze. Durch die Zusammenfassung der einzelnen Messensätze hat Machaud die Grundlage für die Geschichte des mehrstimmigen Messzyklus gelegt. Vieles an dieser Messe ist bis heute ein Geheimnis. Zu welchem Anlass genau Machaud sie geschrieben hat, ja, ob Machaud sie überhaupt als Einheit konzipiert hat. Tatsächlich spricht einiges dafür, dass die textreichen syllabischen Sätze Gloria und Credo älter als die übrigen Teile sind, ob Machaud sie nun übernommen oder selbst komponiert hat. Merkwürdigerweise sind gerade im Gloria die Worte et in terra pax und auf Erden Fried außerordentlich hervorgehoben und vom Nachfolgenden, den Menschen guten Willens, musikalisch abgetrennt. In dieser Komponierweise könnte, auch wenn es nicht beweisbar ist, ein Hinweis auf die Entstehungszeit liegen. Denn im Winter 1359-60 bekam Reims den hundertjährigen Krieg hautnah zu spüren. Es wurde von den englischen Truppen belagert. Et in terra pax. Thank you. Et in terra pax. Diese Bitte um Frieden für die Erde ist heute im Atomzeitalter nicht weniger dringlich als vor 600 Jahren in der Katastrophenzeit des 14. Jahrhunderts. Sie hörten die fünfte Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte. Die modernen Musiker des 14. Jahrhunderts von Dr. Hartmut Möller. Das Thema der sechsten Kollegstunde: Johannes Tinctoris und der Beginn der Neuzeit von Dr. Michael Zimmermann.